steige hoch, steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand, Sumpf und Sand, hoch über dunkle Kieferwälder, heil dir, mein Brandenburger Land. Hoch über dunkle Kieferwälder, heil dir, mein Brandenburger Land. Bauer und Bürger vom Märchen schlecht, diesen Schritt zur Heimat in Märkscher Treue fest. Diesen Schritt zur Heimat in Märkscher Treue fest. Steige hoch, steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand, Sumpf und Sand, hoch über dunkle Kieferwälder, heil dir, mein Brandenburger Land. Hoch über dunkle Kieferwälder, heil dir, mein Brandenburger Land. Die Brandenburger Wege, sei unser Losungswort, der Heimat die Treue in allen Zeiten fort. Der Heimat die Treue in allen Zeiten fort. Steige hoch, steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand, Sumpf und Sand, hoch über dunkle Kieferwälder, heil dir, mein Brandenburger Land. Hoch über dunkle Kieferwälder, heil dir, mein Brandenburger Land.